Jyotisha ist das hinduistische System der Astrologie, die vedische Astrologie, die zeitgleich zur maurischen Periode bestand, in der erstmalig die Bewegung von Sonne und Mond aufgezeichnet wurden. In den Veden wird die Verbindung Bandhu zwischen dem Mikrokosmos und universellen Makrokosmos hergestellt. Die ältesten astrologischen Abhandlungen sind im Sanskrit, im Yavanachataka dokumentiert, in einer Zeit enger Beziehungen zwischen der griechischen, hellenistischen und der indischen Kultur. Die indo-griechische Periode wird auf das 2. bis 3. Jahrhundert nach Christi Geburt datiert. Im 5. Jahrhundert leisteten in Indien Autoren mit astrologischen Studien einen bedeutenden Beitrag für die Gesamtentwicklung der Astronomie im frühen Mittelalter. Erst 1961 und 1963 gab es zu späten Textwerken im 8. Jahrhundert wie dem Saravalli englische Übersetzungen von N.N. Krishna Rao und V.B. Chaudhary mit der herausragenden Bedeutung der indischen Astrologie in der Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts bestätigt sich uns nur auf den ersten Blick das mystische Indien. Veröffentlichungen im 20. Jahrhundert wie New Techniques of Predictions mit dem System des Yoga-Punktes von H.R. Seshadriya in den 60er Jahren wurden auch im Westen populär. Der Sänger Rajkumar Bharati ist ein Vertreter der jüngeren Generation und Urenkel des großen Poeten der Renaissance, Mahakavi Subramanya Bharati. Im Alter von 5 wurde er von seiner Mutter Samantha Lalita Bharati an die Musik herangeführt. Seine Ausbildung erhielt er von dem herausragenden Mridangisten T.V. Gopalakrishnan und dem Gesangsmaestro Dr. Balamurali Krishna. Rajkumar Bharati wird uns zu Merkur, Buddha, den Kriti, Buddham Ashayami, zu Gehör bringen. Buddha, Merkur, zeichnet sich durch seine Intelligenz aus, mit der er süße Poesie verfassen kann. Er ist immer voller Freude und von leuchtender Erscheinung, wie Safran. Buddha beschützt die Gläubigen von Lord Shiva. Die im Klangbild modernere Aufnahme Buddham Vajrayami findet sich auf der Doppel-CD Navagrahas Volume 1 and 2, erschienen in 2001 beim indischen Label Music Today. Entsprechend der uns bekannten Tierkreiszeichen Rashi existieren in der indischen Astrologie 12 Häuser. Diese sind in 4 Kategorien geordnet und prägen bestimmte Lebensbereiche und Lebensabschnitte wie Gesundheit, Erziehung, Familie, Emotionen, Geschäftsbeziehungen, Tod, Glück, Freude, Hoffnung, Lebenszweck, finanzielle Einkünfte und soziale Aktivitäten. Neben den Gemeinsamkeiten mit der westlichen Astrologie, wie die Aszendenten, die Lagnas, weist die indische spezifische Besonderheiten auf. Die Konstellation im indischen Tierkreis bezieht sich nicht auf den fixen Frühlingspunkt am Himmelshorizont. Für die Berechnungen sind Grundlage die Konstellation der Sternbilder zueinander. Die Planeten, Grahas, sind in ihrer Anzahl 9 rotierende Himmelskörper. Die beiden Hauptplaneten, Sonne und Mond, werden um 5 sichtbare Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn und mit 2 Schattenplaneten, dem abnehmenden und zunehmenden Mond, ergänzt. Rahu und Ketu werden als Kopf und Hinterteil eines Schlangendämons abgebildet. Alle Grahas stehen zueinander in wechselseitigen Beziehungen, Srishti. Sie können sich gegenseitig befördern, Argala, oder stören, Virotta Argala. Der Begriff Yoga stellt dabei planetarische Kombinationen dar. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf das Leben eines Menschen. Die Natur der planetarischen Perioden, die Dashas, werden in den astrologischen Karten abgebildet. Der Planet Sonne, Surya, ist der führende Planet. Surya ist mit der Macht ausgestattet, alle Dunkelheit zu erhellen und die Sünden der Welt zu zerstören. Surya lenkt einen 7-spännigen Streitwagen. Motuswami Dikshita komponierte dazu den Kriti Suryamurti Namostute in der Raga-Form Saurastra. Diesen Kriti präsentiert uns wieder Suguna Varadachari. Yeah. Astrologischer Karten neben den 9 Planeten und 12 Häusern wird der Himmel in 27 bzw. 28 Einheiten, den Nakshatras, unterteilt. Mit einem Abstand von genau 13 Grad und 20 Minuten auf der Ekliptik entspricht dies der Umlaufzeit des Mondes um die Erde für einen Tag. In Relation zur Position des Mondes bestimmt die Geburtsstunde den mentalen Zustand eines Neugeborenen. Die astrologischen Berechnungen sind äußerst kompliziert und unterscheiden sich für Nord-, Süd- und Ostindien nach 3 verschiedenen Berechnungsverfahren. Die indische Astrologie wird an vielen Universitäten Indiens gelehrt. Bis in die jüngste Zeit fand in Indien eine streitbare Auseinandersetzung unter den Vertretern der modernen Wissenschaften statt, darüber, ob die Astrologie überhaupt als Wissenschaft anerkannt werden kann. Ein Urteil des höchsten Gerichtes im Jahre 2004 beendete diesen Streit. Der Astrologie wurde die Qualifikation abgesprochen, Religionslehren zu verbreiten. Der Mond Chandra steht als 2. Planet der Sonne Surya am nächsten. Er ist der Bruder der göttlichen Mutter Lakshmi. Chandra ist weiß wie der Herbstmond, besitzt 4 Hände, Chaturbhuja, und ist geschmückt mit Armband, Girlande und Krone. Chandra produziert Nektar und kann pflanzliche Medizin herstellen. Er ist der Erschaffer der Nacht und Gott der Kalas, der 16 Mondphasen. Chandra kontrolliert den Verstand. Er beruhigt den menschlichen Geist. Für Chandra, der gleichsam den reinen Herzen der guten Menschen ist, hatte Dikshita den Raga Asavari gewählt und den Kriti Chandram Bhaja Manasa komponiert. Bye.